Kundgabe 6058. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.09.1954. Gottes Eingriff bei drohender Seelengefahr. Liebe. Wie sich euer Erdenleben auch gestalten mag, es ist mein Wille und diesem Willen müsstet ihr euch fügen. Denn ich allein weiß es, was euch zum Besten dienet. Ich kenne alle Gefahren, die eurer Seele drohen. Ich weiß um die Versuchungen meines Gegners. Ich weiß auch, wie weit ihr Widerstand zu leisten fähig seid. Und so weiß ich auch um die Gegenmittel, die ich anwenden muss, um euch nicht gefährden zu lassen. Denn ich werde niemals tatenlos euch, meinem Gegner und seiner Willkür überlassen. Mit erhöhter Kraft wird er sich an euch erproben wollen, und ihr werdet anfangs sein Spiel nicht durchschauen. Und darum greife ich oft ein, bevor ihr zu Fall kommet. Und mein Eingriff erscheint euch grausam und ist doch nur von meiner Liebe bestimmt. Doch ebenso steht euch auch meine Liebe bei, und ihr brauchet darum nicht zu verzagen. Ihr dürfet nur niemals die Bindung mit mir aufheben. Ihr dürfet niemals eure Wege ohne mich wandeln wollen. Ihr müsstet in Not und Leid meiner gedenken und wissen, dass ich immer als euer Vater besorgt bin um euch. Ihr müsstet wissen, dass nichts im Leben geschehen kann ohne meine Zulassung. Dass also alles, was geschieht, immer meine Zustimmung hat, weil es für euch gut ist, weil es gut ist für eure Seelen. Ständig gilt euch meine Fürsorge, und ständig muss eure Seele ringen nach Vollendung. Doch sie lässet mitunter nach und achtet mehr des Körpers als der Stimme des Geistes, die ihr den Weg vorschreibt, der zur Höhe führt. Und dann müssen Mahnrufe ertönen, auf dass sie wieder ihrer eigentlichen Aufgabe gedenkt, auf dass sie nicht nachlässe zu streben nach Vollendung. In welcher Art ich diese Mahnrufe ihr zugehen lasse, das bestimmt meine Liebe und Weisheit. Und es kann auch zuweilen den Menschen schmerzlich berühren. Doch denket immer, wenn ihr leiden müsset, dass ich damit etwas bezwecken will. Dann gehet in euch und erforschet euch, wie weit ihr selbst es veranlasst habt. Erforschet euch, ob ihr eure Seelenarbeit zurückgestellt und eure Gedanken mehr der Welt zugewendet habt. Und seid dankbar für jeden Mahnruf, denn er soll nur eurer Seele zur Reife verhelfen. Er soll euch zurückführen zu mir, wenn ihr in Gefahr seid, euch dem zuzuwenden, der euer Verderben will. Amen.